Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Schriftstellerinnen, und zwar die zunächst nicht anerkannten, sind in den ersten 9 Filmen des Jahres 2019 ziemlich präsent. Hartwig Tegeler stellt sie uns vor, darunter ein Biopic über Colette, verstorben 1954, ein Enfant terrible in Paris der Wende vom 19. zum 20. Jahrhunderts. Übrigens die erste Frau, die in Frankreich ein Staatsbegräbnis bekam. Den Weg zur anerkannten Schriftstellerin beschreibt der Film Colette als Ausbruch aus dem Gefängnis ihres Mannes, der das Schreibtalent der jungen, eigenwilligen Frau ausbeutete. Der Ehemann und Verleger Pseudonym Willi hat ein Problem. Wir müssen mehr produzieren. Aber auch eine Idee. Du könntest schreiben. Und so schreibt seine Gattin Sidonie Gabrielle Colette, gespielt von Keira Knightley. Fang sofort an. Von 1896 an die Claudine-Bestseller, ohne dass ihr Name als Autorin auftaucht. Auf Claudine! Doch mit dem immer größer werdenden Erfolg wird die aus dem ländlichen Frankreich stammende junge Frau im turbulenten Paris der Wende zum 20. Jahrhundert Teil der intellektuellen Elite und so emanzipiert sie sich immer mehr von ihrem Ehemann. Der Film Colette erzählt von einer Bestseller-Autorin, die, wie eine Freundin sagt, etwas ganz Besonderes geschaffen hat. Sie haben all den jungen Mädchen zwischen Kind und Frau sein eine Stimme gegeben. Wash Westmorelands Film ist frei von der Biopic-Unsitte, das Leben einer Person von Datum zu Datum abzuhaken. Ohne sich dabei im Dekor zu verlieren, zeichnet Colette ein sattes Bild des Fin des Siècle im Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und Keira Knightley spielt die junge, wilde und freiheitsliebende Colette wunderbar sinnlich und nachdenklich, sexy und klug. Colette von Wash Westmoreland, herausragend. In Björn Runges Film Die Frau des Nobelpreisträgers bekommt Joan, die brillant schreibt, als junge Schriftstellerin von einer offensichtlich erfahrenen, älteren Dame Grundsätzliches zu hören. Lassen Sie es. Wollen Sie wissen, wo Ihre Bücher landen werden? Wo? Im Mülleimer. Und Joan lässt es, das Schreiben. Am Anfang dieser Geschichte klingelt das Telefon. Stockholm ist dran, die Akademie. Joe Castleman, gespielt von Jonathan Pryce, bekommt den Literaturnobelpreis verliehen. Mit Sohn und Frau Joan reist der frisch Gebackene zur Preisverleihung. Ohne diese Frau wäre ich nichts. Und betreibt auf Partys Konversation. Doch nach diesem Satz hier... Oh, meine Frau schreibt Gott sei Dank nicht. ...beröckelt die Fassade der wohl eingespielten Harmonie. Und langsam offenbart sich in Björn Runges Film das Geheimnis, das die Ehe zwischen dem Schriftsteller und seiner Frau seit Jahrzehnten prägte. Seitdem sich Joe und Joan in den 1960er Jahren kennenlernten. Er einigermaßen erfolgreicher Schriftsteller, sie seine begabte Studentin. Später wird sie jemand fragen. Wollte er, dass Sie weiterschreiben? Ja. Aber wie gesagt, habe ich mich dazu entschlossen, es nicht zu versuchen. Doch jetzt hier in Stockholm funktionieren die alten Lügen nicht mehr, auch weil die unerträgliche Gier ihres Mannes, gelobt und geliebt zu werden, bei Joan das Fass zum Überlaufen bringt. Joan als alte Frau wird grandios gespielt von Glenn Close, die junge Joan in den Rückblenden von Annie Stark, ihrer realen Tochter. Was für ein Besetzungsglück für Regisseur Björn Runge, der hier ein differenziertes und eindrucksvolles Porträt einer Frau zeichnet, die im Schatten des Erfolges ihres Mannes lebt, aber belassen wir es bei Joes merkwürdig verlogenem und gleichzeitig realem Satz. Oh, meine Frau schreibt Gott sei Dank nicht. Wie Wash Westmorelands Film Colette geht es auch bei Björn Runge um die Emanzipation von alten Vorstellungen und darum, dass Joan das alte Spiel, das sie jahrelang freiwillig, unfreiwillig mitspielte, nun nicht mehr spielen will. Die Frau des Nobelpreisträgers von Björn Runge, herausragend. Was ist mit den Kartoffeln passiert? Die Stängel vergilbten über Nacht. Der Acker wurde schwarz. Als der Deserteur Martin 1847 aus dem Krieg in Afghanistan in seine irische Heimat zurückkehrt, hat die Kartoffelfäule die Ernte vernichtet. Eine große Hungersnot ist ausgebrochen. Doch während Millionen Iren sterben, exportieren die britischen Kolonialherren große Mengen verbliebener Nahrungsmittel. Jeder stirbt an Hunger. Und Sie wollen Ihr Korn verkaufen? Das tut der britische Lord in Lance Daleys Film Black 47. Martin will mit dem Rest seiner Familie in die USA auswandern, aber die britischen Herren machen ihm einen Strich durch die Rechnung. Dies ist die finale Aufforderung, das Haus zu verlassen! Nun nimmt Martin blutige Rache. Das Irland des 19. Jahrhunderts, das der großen Hungersnot, inszeniert Regisseur Lance Daly in seinem Film Black 47 in einem kühlen Blaugrau. Es wirkt ausgemergelt wie die Menschen, die hier verhungern. Um den blutigen Rächer zu fangen, heuern die Briten nun einen alten Kameraden Martins an. Damit versammelt Black 47 viele Western-Motive und Bilder. Aber die Geschichte, die Lance Daly in seinem dunklen Film erzählt, liefert keine Helden, die am Ende in den Sonnenuntergang reiten. Im Gegenteil. Und das macht diesen Film so eindrucksvoll. Die einzige Hoffnung, die der sterbende Martin ausdrückt, sich zu wehren bringt nichts. Geh nach Amerika. Ob sie tatsächlich das Zeug zu einer Utopie hat? Man merkt Black 47 eine Wut an, die vom 19. Jahrhundert bis zum heutigen Tag das Verhältnis zwischen den Briten und den Iren prägt. Black 47 von Lance Daly, bei uns als DVD, Blu-ray und Video on Demand herausgekommen. Empfehlenswert.